1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1L4 mit mir, mit Klaus 4 und einer ganzen Reihe von Tracks, die ich heute hier mitgebracht habe. Einige berühren so Tropical, Latin, Afro-Geschichten. Andere stammen unter anderem von PJ Harvey, Joy Orbison, The Streets. Dann hören wir auch litauische Kampfrhythmen. Heute, das ist dringend erforderlich, auch sowas mal zu spielen. Dazu möchte ich übrigens nicht zum ersten Mal den fantastischen UK-Hausproduzenten Midland heute hier mal ins Spiel bringen. Das aber alles später. Zunächst eine echte Haushymne mit dem bezaubernden Titel No One Belongs Here More Than You. Also niemand gehört dringlicher hierhin als du. No One Belongs Here More Than You. Das ist ein Track von Martin Dawson und Glimpse, erschienen auf dem britischen Label Crosstown Rebels, das in seinen Anfängen sehr vertrackte und durchaus experimentelle Tracks veröffentlicht hat, das sich aber auch mit solchen eingängigen Nummern durchaus zu schätzen weiß. Der nächste Mann lädt mit seinem Namen gewissermaßen zu einem Plattenreim geradezu ein, und dieser Plattheit gehe ich jetzt echt nicht aus dem Wege. Aus Bristol kommt ein neuer Titan, sein Name Khan. 1 Live 4. Ich liege in Einschätzung, gerade was musikalische Dinge betrifft und was die Zukunft betrifft, ja meistens daneben, so blöde das auch ist. Ich habe mich Ende des vergangenen Jahres in meiner Abschlusssendung trotzdem wieder mal festgelegt auf einen Mann, den gerade gehörten, nämlich Faulty DL. Und ihm große Zukunft prophezeit. Das klingt jetzt ein bisschen blöde, aber ihn als meinen persönlichen Mann für 2011 bezeichnet, The Man to Watch. Und es gibt in der Tat eine ganze Reihe von Anzeichen, bei denen ich mich bis jetzt zum Beispiel bestätigt sehe. Im März kommt ein neues Album von Faulty DL, der in Wahrheit Drew Lustman heißt und aus New York kommt. Und ich habe dieses Album ausschnitthaft gehört, finde es überragend. Die Leute, die von diesem Mann remixed werden wollen, stehen Schlange von Mount Kimby bis vielen, vielen anderen hin. Und der gerade gehörte Titel Hip Love wird in England derzeit quer durch die Bank abgefeiert mit diesem fantastischen Beat-Programming, das Garage ebenso berücksichtigt wie Dubstep und eine Form von Future Soul mit diesen schönen, reingedroppten, souligen Vocals. Faulty DL, Hip Love. Und der Remix zu dieser Nummer, den ich jetzt nicht gespielt habe, stammt von keinem anderen als Jamie XX, den einige von euch natürlich kennen werden von der britischen Band The XX und den wir möglicherweise heute Nacht auch noch in anderer Mission hören werden. Faulty DL. Hier kommt das Duo Il Blue mit dem Titel Meltdown und dann möchte ich mich wie in der letzten Woche bereits um ein Duo aus Los Angeles kümmern, das ein wirklich wunderschönes Tropical Indie-Album veröffentlicht hat, nämlich das Duo Rainbow Arabia. Hier Il Blue gleich Rainbow Arabia. 1 Live 4, eine wunderbare UK-Funky-Nummer von einem Mann aus London, der gewissermaßen aus dem Nichts kommt. Zunächst wurden mir hier zwei B-Seiten zugespielt. Eine davon spiele ich hier gerade, Good Arithmetic. Die eigentliche A-Seite, Deeper Than the Sun, die soll erst im März kommen. Moline heißt der gute Mann hier mit Good Arithmetic. Die nächste Platte, da überkommt mich ein wenig Wehmut, muss ich sagen. Computers and Blues ist das neue und zugleich letzte Album von Mike Skinner alias The Streets. From the north to the south, from the east and west, London town is busy at best, with the kicks to the chest and the dips and the crests. Fall asleep past your stop, creeping past 11 o'clock in the morning, no dawn's ever boring. Sometimes I lie in the bath till it's cold, nothing but a laugh to the front and the back of my soul. I wanna live forever, give my best guess, 'cause that's the best you'll get as a guess, but no less. Smoke in the chest, hold it in till it's in your skin. Inhale, there's hardly smoke, that's a hardy toke. Flip-flops in your shorts, all the big dogs on the porch, till the night on the scorch, a light like a torch. There's those who don't know. Hunky dory all evening at 140 BPM, till it's done sort of in the AM, or you're done talking or it's mayhem at the cornucopia. Dope top, the local shop, Samir toe tap, vocal and focused on the buying of papers and fire drill. From the brightest shades of milk, we look a mighty shady ilk. Memories of a long lost eon, millions of stars out there, which one might you be on? It's like Jupiter's moon in this room, get the heat on. I need a stencil to follow my pencil, pensive and sensing. Smoke in your chest, hold it in till it's in your skin. Inhale, there's hardly smoke, that's a hardy toke. 'Cause those who don't know. Test the dawn, the grass always looks like it was left on the lawn. You talk around the Benson from the side of your sight, the Benson burns, it reflects in your eyes. There's those who don't know. Aus New York kommt Theophilus London, Lover's Holiday, sein neues Mini-Album. It's time to live it up, oh. You get scented fine wine, deliverables and chocolate candles. It's time to live it up, oh. Horse and carriage ride round the villa and rock chinchillas. Girl, I ain't going nowhere. Sit here and play cops and robbers down by the moonlight. Sunrise, time to go. Grab your phone, take some pictures. Love in a modern. Watch Godzilla. It's a lovely Sunday. Sit here and pack a big old lobster, shrimp and pasta. I see you in your face when I call. Grab your phone, change your status. Love in modern times. Dieser Mann, Theophilus London, kommt aus New York. Ich entsinne mich noch gut, im letzten Sommer ist mir sein Name erstmals zugetragen worden von der Ruhrgebiets-Grime-Crew Solar Plexus, die unglaublich von diesem Mann schwärmte. Grund waren zu jener Zeit, da bin ich mir jetzt gar nicht im Moment sicher, gibt es eins oder vielleicht sogar mehrere sogenannte Mixtapes von Theophilus London, die durch diverse Blogs geschwappt sind, die ihm schon eine gewisse Popularität eingebracht haben und die vor allen Dingen zeigen und zeigten, dass dieser Mann auch in der Welt der Gitarren, der Indie- oder auch Punkrock-Gitarren zu Hause ist, denn auf diesen Mixtapes kokettiert er mit den Ramones, mit Elvis Costello, mit vielen, vielen mehr. Dann begegnete ich ihm als Gast auf dem Maximum Balloon Album, hinter dem Dave Sitek stand, von TV on the Radio. Und jetzt habe ich hier ein 5-Track-Mini-Album erwischt, Lover's Holiday, das bei der Internet-Kritikerbibel Pitchfork relativ schwach abschneidet, mit 3,5 von 10 möglichen Punkten. Ganz so wenig würde ich nicht verteilen. Also 2 von 5 Tracks gefallen mir eigentlich ganz gut, darunter der hier gehörte. Davor haben wir The Streets gehört. Mike Skinner, Computers and Blues, ist sein neues Album, sein letztes, wie er erklärt hat, mit unter anderem der Begründung, er wolle sich nach 11 Jahren, in denen er jetzt nach meiner Zählweise 5 Alben veröffentlicht hat, nicht wiederholen und hätte das zum Teil schon getan. Außerdem möchte er sich einem anderen Business, einem anderen kreativen Bereich widmen, wo er nochmal ganz von vorne anfangen kann, dem Film nämlich. Ich bin heute ein bisschen wehmütig geworden bei diesem Album, denn erstens gefällt es mir ausgezeichnet. Zweitens musste ich natürlich daran denken, wie ich vor, wann war das, 11 Jahren ungefähr, wie ein Wahnsinniger hinter dem allerersten Track von The Streets hinterhergelaufen bin, Has It Come To This. Ich hatte damals im britischen Musikmagazin NME einen dürren 30 Zeilen langen Artikel über ihn gelesen und wusste auf Anhieb, das ist jemand, den will ich haben, den brauche ich. Dann fiel mir auch noch ein, wie ich hier mal bei einem Interview mit Mike Skinner in Köln in irgendeinem Keller gesessen habe und er ständig auf die Uhr schaute, weil er sich noch Turnschuhe kaufen wollte. Und in all den Jahren darauf, muss ich gestehen, ist es mir öfter passiert, wenn ich allein in einer Kneipe stand, was gelegentlich ja jedem Mal passiert, und so Sehnsucht nach Gesellschaft hatte, mal ein bisschen mit einem quatschen und sich da nichts auftat, dann habe ich so oft bei mir gedacht, jetzt müsste zumindest mal Musik von The Streets aus den Boxen kommen, denn die Art und Weise mit seiner Stimme immer so leicht verrutscht neben der Spur, wie er einen zutextet, ich hatte bei ihm immer das Gefühl, er würde leibhaftig neben mir stehen mit seinem Pub-Garage-Hip-Hop und ich muss gestehen, dass ich ihn vermissen werde. Computers and Blues ist in seiner Diskografie aus meiner Sicht ein wirklich gutes Album, das nicht an die Klasse von Original Pirate Material ranreicht, aber wie sollte das auch möglich sein? It's Too Late, einer der Klassiker aus seinem ersten Album, ist aber gewissermaßen die Blaupause, wenn man so will, für eine Reihe von Tracks, die so soulig, sehnsuchtsvoll daherkommen, die ich auf diesem Album ausgemacht habe. Also es gefällt mir ausgezeichnet. Und damit lasst uns ein bisschen über Sprache reden. Ich finde Sprache extrem interessant und war sehr enttäuscht, dass die, ich glaube, es ist die Gesellschaft für deutsche Sprache, den sogenannten Wutbürger zum Wort des Jahres 2010 erklärt hat. Damit bin ich nicht einverstanden und bemühe mich in 2011, eigene kreative Schöpfungen, ich weiß, das ist aussichtslos, zumindest hier unter die Leute zu bringen. Und da gibt es ein Adjektiv, bei dem ich mich bemühen will, es zu pushen, es nach vorne zu bringen. Es ist ein Adjektiv, das einen großartigen Zustand beschreibt, der auf einen zukommt. Zum Beispiel, wer von euch im Sommer jetzt schon Sehnsüchte hat, da strandmäßig ans Meer, an den Ozean, egal welchen, da hinzugehen, da hinzufahren. Wer gerne schwimmt, wer gerne surft auf Wellen und ins Wasser geht und eine Welle auf sich zukommen sieht, von der er weiß, das ist jetzt kein Tsunami, ich werde die beherrschen können, aber ich möchte auf dieser Welle gleiten mit meinem Brett oder ich möchte in sie eintauchen. Etwas Großartiges kommt auf mich zu, vielleicht nach dem ganzen Badespaß noch ein Rendezvous, bei dem ich mir sicher bin, da kann eigentlich nichts schiefgehen. Wenn solche Sachen vor der Tür stehen Oder wenn Freunde, wie zuletzt passiert in Berlin, George Fitzgerald in einem DJ-Set sehen und mir mit einem knappen Wort schreiben, wie sie es gefunden haben, dann nennt man so etwas Orbisonesk. Und das ist natürlich eine Ableitung von Orbison. Und Orbison wiederum ist Joy Orbison. Turn. Neue 12er von Joy Orbison, Wade In, erscheint im März, aber ich spiele sie heute schon. Zu den Infos. Lee Curtis zusammen mit Matt Tolfrey, der Titel Candy. I'm talk about, you know we talk about, when we let it out, you gotta let it out, it's what we talk about, you know we talk about, when we talk about, you gotta let it out, out, out, out, out, out, out, out, out. Ich möchte den Groove eben der letzten Minuten hier noch für einige weitere Minuten versuchen, weiter durch die Sendungen zu tragen, wenngleich der Beginn des jetzt folgenden Titels das so ohne weiteres gar nicht nahelegen mag. Der Track selber stammt von einem ganz interessanten jungen Kerl namens Midland, der mir erstmals aufgefallen ist innerhalb einer Kollaboration zusammen mit dem, sagen wir mal, recht außen operierenden Dubstep-Künstler Ramadan Man. Bei Midland in seinen House-Tracks schlägt sich aber so ein gewisser Dubstep-Faktor durch. Das sind die Bässe nicht zuletzt und das ist vielleicht auch dieses Knistern am Anfang, dass man, Orbisonesque kann man es eigentlich nicht nennen. Man müsste hier vielleicht von Burial-esque sprechen. Midland, es gibt eine neue EP von ihm, die heißt Bring Joy, also bringe Freude. Und ich hoffe, dass der jetzt folgende Titel das schaffen wird. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Hier ist der Titeltrack dieser 4-Track-EP, die unter anderem einen 12-minütigen Radioslave-Remix aufweist. Einmal mehr ein Zeichen für die Wertschätzung, die Midland bereits jetzt zuteil wird. Yeah. 1 Live 4, wunderbare Nummer ist das von Lee Burridge. Here's Johnny heißt der Titel aus seiner gleichnamigen Here's Johnny EP. Slow Down the Music heißt es gleich, aber ich bin zuversichtlich, dass wir diesen leicht tropical-artigen Flavor auch in die Downbeats mit reinbekommen. Hier in Litauen gibt es eine Crew von Beatmachern, die Renegades of Bump. Die veröffentlichen jetzt 19 Produzenten, Mann, Frau, stark, Ritmo, Kovos, Dalis. So heißt diese Compilation mit 19 Beiträgen. Zweite Folge. Und ein junger, talentierter Hörer dieser Sendung aus Hildesheim hat das für mich übersetzt. Das heißt Rhythmen des Kampfes. Ritmo Kovos Dalis, zweite Folge, daraus hier gerade Fingerlick gehört mit dem Titel History. Eine Art Grand Prix europäischer Beatmacher. Wir gehen nämlich jetzt nach Russland zum Produzenten Long Arm und seinem Album The Branches, daraus The Waterfall Inside Me. 1-2-4, es ist so wunderbar. Wir cruisen durch Europa. Europäische Beatmacher. Wir hatten Russland, litauische Kampfrhythmen. Dann kam aus Spanien Ilya Santana mit Transborder. Den Remix, Leatherette Remix, hat ein Duo aus Wolverhampton in England angestellt. Es gab gewisse Ähnlichkeiten. Den Begriff Plagiat will ich hier mal außen vor lassen. Zu Onra und seinem Titel Broken Language, schon etwas älter, den ich hier jetzt gerade spiele. Jetzt gehen wir aber original nach England. Hier ist Dubstep. Auch ihn zieht es in die Weiten des Kosmos. Getting to Sirius. Also nicht Sirius, sondern Sirius. Dubstep. Sein Debütalbum. Ganz kurzer Break mal an dieser Stelle. Dieser Mann, den ich hier gerade gespielt habe, Dubstep, ich finde das einfach genial, hat diesen Künstlernamen abgeleitet von seinem bürgerlichen, was lag im Grunde auch näher. Er heißt nämlich bürgerlich Jeremy Duffy. Im letzten Jahr erschien erstmals ein Track von ihm, den ich jetzt namentlich nicht mehr direkt vor dem Gedächtnis habe oder im Gedächtnis habe, den ich hier aber sehr häufig gespielt habe, kam er doch mit diesen euphorischen Synthesizern, mit diesen sogenannten New Garage Beats, die natürlich basstechnisch um einiges stärker beschwert waren als die Garage Tracks vor 10, 12, 13 Jahren. Und man kam gar nicht umhin, auch ihn, Jeremy Duffy, in eine gewisse Linie zumindest mit Joy Orbison zu stellen oder eine Linie zwischen beiden herzustellen. Umso größer ist die Überraschung bei diesem Album hier wirklich. Ich musste erst schlucken, offen gestanden. Getting Too Serious heißt es. Und es kommt mit Downbeat-Tracks pur. Da ist kein House, da sind keine federnden New Garage-Tracks. Das ist richtig down. Hip-Hop, Dubstep, so in dem Spannungsfeld bewegt sich das. Ich habe es mir dann ein zweites Mal angehört und jetzt kann ich inzwischen doch mit 3-4 Titeln dieses Albums wirklich gut leben. Und muss einfach mal bemerken, dass in meinen ganz persönlichen Playlisten der letzten Monate mehr und mehr Artists aus Spanien auftauchen. Da denke ich zum Beispiel an Oriel, der großartige Tracks macht, die auch in dieser Reihe durchaus zu sehen wären oder gespielt werden könnten. Einige andere, die fantastische Band DeLorean, die ihre Gitarren etwas reduziert hat zugunsten eines sphärischen, atmosphärischen Synthesizer-Disco-Sounds. Eine ganz fantastische Band, DeLorean, mit der Meinung stehe ich ja auch nicht alleine. Und dann ist mir jetzt durch Vermittlung des Bonner Labels Jakarta ein Kontakt nach Barcelona hergestellt worden zu einem Duo, Debilos, dessen 12er jetzt erscheint, sie heißt Turn My Clock, mir zugespielt worden ist und hier in sehr interessanten, unterschiedlichen Remixen kommt. Da gibt es einmal den True Hip-Hop Mix oder die Version. Und dann fächert sich das auf, geht so in Richtung Dubstep und die Version, die ich spielen möchte, hat so einen gewissen Funky Roll, wenn man so will. Sie stammt von einer Frau, auch die Spanierin B. Fletcher heißt sie. Und jetzt habe ich so viele Namen genannt, Debilos mit dem Titel Turn My Clock, entsprechend jetzt im B. Fletcher Remix. Viel mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht losgeworden sein.

1Live4, ganz kurz mal der musikalische Zwischenstand. Das schönste von mir angehörte Album im akustischen Kontext stammt von einem Franzosen, der sich Stranded Horse nennt. Tumbling Humbling Tides ist das von ihm veröffentlichte Album, aus dem wir eben Musik gehört haben. Dann die kanadische Band The Luyas um einen Mann namens Pietro Amato, der das Waldhorn auch schon für Arcade Fire geblasen hat. Hier im Hintergrund Minimal Compact, Nuclear Twist. Ich habe die Band zuletzt schon mal gespielt, aber auch hier unmittelbar vor PJ Harvey macht es aus meiner Sicht Sinn. Wir sind hier bei 1Live 4. Zum ersten Mal in ihrer langen Karriere liefert PJ Harvey mit Let England Shake so etwas wie ein in An- und Abführung politisches Album ab. In An- und Abführung deshalb, weil ihre Lieder, die sich mit dem Thema Krieg beschäftigen, und zu diesem Thema hat sie umfangreichste Studien betrieben, die sie auch in die Geschichte bis hin in den Ersten Weltkrieg geführt haben, weil sie hier nicht mit dem Finger kommt, mit Slogans und mit irgendeiner blöden Geschwätzigkeit, sondern sie bleibt ihrem Talent und ihrer Neigung treu, das Ganze zu verdichten. Sie wendet sich vom Klavier ab, wieder stärker hin zu Gitarren. Einige ihrer Songs haben diesen milchig-blassen Groove, alter Velvet Underground-Nummern, wie sie trotzdem Farbe hineinbekommt, Intensität. Das habe ich mich bei ihr schon so oft gefragt und darauf werde ich wohl mein Leben lang keine Antwort bekommen. Tatsache ist, dass sie es schafft. Dazu pflicht sie, ich hoffe, dass das so richtig ist, es sozusagen, sie pflicht einige folkloristische Elemente ein. Da bin ich mir nicht sicher, wie sie das macht per Sampling. Man hört bei einer Nummer so eine Reggae-Melodie, einen Reggae-Tune unten drunter. Das ist ein ganz überragendes Album. Let England Shake, PJ Harvey. Davor Minimal Compact mit ähnlichen gefärbten Gitarren. Deshalb schoss mir das einfach so in den Sinn. Ich habe diese alte Band, wenn ich das mal so blöde sagen kann, zwar schon vor 2-3 Wochen gespielt, aber ich habe gedacht, was soll's, dann haben wir mal Minimal Compact, um die ja vor Jahren ein gigantisches Remix-Projekt sowieso gestartet wurde und deren damalige Bassspielerin ja auch heute noch sehr aktiv ist, an der Seite von Colin Newman, dem ehemaligen Wiremann in der Gruppe Githead, habe ich gedacht, spiele ich sie einfach ein zweites Mal. Das ist auch gut, was jetzt kommt, ein französisches Duo, Thelma and Clyde. Das Album heißt White Line, kommt mit sehr gut geschnitten einem Elektropop, der mal so ein bisschen düster ist, mal ins Chansonhafte geht und an einer Stelle sogar einen Rapper featured, nämlich hier. In wenigen Sekunden hier die Infos. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Also den Track möchte ich gleich nochmal neu aufrollen. Das wäre jetzt in höchstem Maße unfair. Bis gleich. Hier die Infos jetzt. Infos. Mit Michael Bierter um Mitternacht. SPD erreicht in Hamburg absolute Mehrheit. Grüne verlassen in Berlin Hartz-IV-Verhandlungen. Und das Wetter bringt am Tag oft Sonne. Die SPD kann künftig in Hamburg alleine regieren. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Landtagswahl hat Spitzenkandidat Olaf Scholz mit seiner Partei 48,3% der Stimmen erzielt. Aus Hamburg berichtet Rainer Glitz. Mit 62 Sitzen erreichten die Sozialdemokraten nach fast 10 Jahren Opposition die absolute Mehrheit. Scholz konnte die zerstrittene Hamburger SPD einen und mit seiner Wirtschaftspolitik offenbar neue Wähler gewinnen. Für die CDU und Bürgermeister Christoph Ahlhaus bedeuten 21,9% das schlechteste Ergebnis bei einer Bürgerschaftswahl überhaupt. Die Grünen legten leicht auf 11,2% zu. Aus der Regierungsbeteiligung wird es aber nichts. Die Linke bleibt mit 6,4% der Stimmen im Rathaus. Die FDP kommt mit 6,6% zurück. Die Grünen sind aus den Verhandlungen über Hartz IV ausgestiegen. Nach eigenen Angaben glauben sie nicht mehr, dass eine Lösung zustande kommt, die verfassungsgemäß ist. Die Grünen hatten mit Vertretern von Union, FDP und SPD zusammengesessen, um darüber zu verhandeln, wie viel Geld Hartz IV-Empfänger künftig bekommen sollen. Das Bundesverfassungsgericht hatte gefordert, dass das neu geregelt wird. Eine Mehrheit für neue Hartz IV-Regeln könnte aber auch ohne die Grünen zustande kommen. Der geplante Warnstreik der Lokführer hat Verwirrung ausgelöst. In einer angeblichen Mitteilung der Gewerkschaft GDL war zunächst die Rede davon, dass die Streiks am Morgen um 7 anfangen sollen. Ein GDL-Vertreter hat aber bestritten, dass die Mitteilung von seiner Organisation stammt. Fest steht jetzt nur, dass die GDL ab dieser Woche streiken will. Dass am Morgen der Berufsverkehr betroffen ist, scheint aber unwahrscheinlich, denn die GDL hat angekündigt, die Lokführerstreiks rechtzeitig vorher anzukündigen. Borussia Mönchengladbach hat neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft. Die Mannschaft gewann gegen Schalke zu Hause 2:1. Damit konnte sich Lucien Favre in seinem ersten Spiel als Gladbacher Trainer direkt über 3 Punkte freuen. Dankeschön an die Spieler. Das ist ein Spiel. Wir haben gegen Schalke einen Dreier erreicht. Wir müssen so weitermachen und Ruhe bleiben und Spiel für Spiel nehmen. Bayer Leverkusen hält sich in der Fußball-Bundesliga auf Platz 2. Die Leverkusener besiegten Stuttgart mit 4:2. In der zweiten Liga lief es schlecht für die Mannschaften aus NRW. Bielefeld verlor 0:3 in Aue, Oberhausen 1:3 in Osnabrück. 1 live. Sektorwetter. In der Eifel und im Siegerland sind viele Wolken unterwegs. Ansonsten ist es in der Nacht kaum bewölkt und trocken bei meistens -3 bis -8 Grad. Der neue Tag wird oft sonnig und trocken, nur im Südwesten halten sich dichte Wolken. In Gummersbach steigt die Temperatur nicht über -1 Grad, in Minden werden es 0 und in Essen bis zu 4 Grad plus. Am Dienstag ähnliche Temperaturen und weiter trocken. Stauschau. Alles frei. Eins live. 4. Soll nicht sein, sollte nicht sein, darf nicht sein, muss aber sein. Nehmen wir die ersten Sekunden als Plagiat gewissermaßen der letzten Sekunden eben. Hier sind Thelma & Clyde, jetzt aber in voller Länge aus ihrem Album White Line, unterstützt auf dem Titel Crosscheck von dem Rapper Salvador Sanchez. So. Cradle by the crop residue. You seem to control the shrug, just won't do. Should I serenade or just box with you? I wouldn't take any talking to the stagnant game. Let's move things forward, mad and vain. The range out there, sad and dame. My bad at brain, be round long enough. See the pattern change. The sharks in the pool shoot laser beams. At the dog, she acts a fool. That's a way with me. Your bitch is brutal. Truly puts a crazy me. She likes to move and does so gracefully. Which makes one hell of a weak spot. A bold mission, got it by a cheap shot. Found sanctuary, the door of the weak lock. Run long and no report to the sleep shop. 1-3-4. Dieses Album heißt Latin, erschien im Mai letzten Jahres, lässt mich nicht los, weil es ein großartiges Konglomerat aus Electronic Post-Rock darstellt. Stammt vom kanadischen Duo Holy Fuck und ist, was diese Sendung betrifft, der Vorbote zur australischen Band Cut Copy, die ich gleich spielen möchte. Und überhaupt gibt es noch ein paar andere Rock-Akzente. Ich habe da vorne auch das neue Album von And You Will Know Us by the Trail of Dead liegen, aus dem ich gern auch noch einen übrigens längeren Ausschnitt spielen würde. Thank you. 1 Live 4 zu den hier gehörten Tracks sage ich gleich noch zwei, drei Sätze. Hier kommt ein Track von der Speerspitze des britischen Drum and Bass Tom Rockwell. We'll be right back. An dieser Stelle mal ein ganz kleiner Break. Ich kaufe seit ungefähr anderthalb Jahren, wenn ich das so Pi mal Daumen richtig sehe, immer mal hin und wieder Vinyls von Tom Rockwell, den wir hier gerade gehört haben. Die bisher bei mir angehäuften sind eigentlich allesamt sehr treibend, sehr rockend, bouncig, wenn man das vielleicht mal so behelfsmäßig gerade sagen kann. So reduziert und hintersinnig wie hier habe ich ihn offen gestanden noch nicht gehört. Das ist einer von insgesamt vier Tracks aus seiner soeben erschienenen EP Aria, auf der er sich auch auf eine Zusammenarbeit mit dem Dubstep-Minimalisten Untold einlässt. Das ist ein ganz interessantes Stück Musik, wenn ich eben gesagt habe, von der Speerspitze des britischen Drum and Bass, fand ich sehr unglücklich formuliert. Also einer aus der Speerspitze des britischen Drum and Bass, so könnte man vielleicht sagen. Tom Rockwell mit dem Titel Live for the Moment aus seiner Aria EP. Davor habe ich so ein kleines, verspieltes Instrumentalstück gespielt, das sehr elektronisch glitzerte, mit leicht wackeligen Beats versehen. Dieses Stück möchte ich nicht verschweigen. Es stammt von einem französischen Trio, mit dem ich mich gerne seit Jahren schon auseinandersetze, insbesondere natürlich mit seiner Musik und seinen Alben, auf denen mir zum Teil Stücke begegneten, die so lärmend, so schräg, verquer, jazzig in Szene gesetzt sind, dass ich mich nie getraut habe, die hier zu spielen. Andere wiederum hatten so Echos von Krautmusik, waren spannend, erinnerten hier und da vielleicht, wenn ich mal eine Referenz nennen darf, an die New Yorker Formation Medeski, Martin and Wood. Und ich rede hier von dem französischen Trio NLF3, also die drei Buchstaben NLF und dann Ziffer 3. Ich finde die hochspannend, was die machen. Man kann selbst mit diesen Tracks, die einem so gar nicht entgegenkommen wollen, Stunden verbringen. Das ist mir tatsächlich passiert. Und mit diesen Tracks so richtig in einen Clinch treten. Das neue Album erscheint mir zugänglicher. Es heißt, bezeichnenderweise womöglich, Beautiful is the way to the world beyond. Also schön ist der Weg in die Welt jenseits. Und davor habe ich die australische Band Cut-Copy gespielt. Musik aus ihrem neuen Album Sonoscope. Eine interessante Band mit dem dritten Album. Sie kommt aus Australien, ist aber wohl insbesondere in den USA recht populär, wo sie viele relevante Festivals und Tourneereien spielt. Hausmusik von einer Rockband in Szene gesetzt, die an keiner Stelle eigentlich so klingt wie eine Rockband. Also zumindest die Gitarren, die wohl vor Jahren hier noch relativ präsent waren, sind stark zurückgefahren worden. Manchmal erinnern Sonoscope mich so ein bisschen an den Ansatz von Hot Chip. Sie haben sicherlich auch Ansätze der New Yorker DFA Crew, des Labels. Ein gut zu hörendes Album ist das. Cut, Copy, Sonoscope, so heißt das Album. Tom Rockwell, habe ich alles gesagt, mit dem gerade gehörten Titel hätte Tom im Grunde auch auf eine üppige Compilation gepasst, die ich in der letzten Woche schon vorgespielt habe, die das Exit Records Label aus England veröffentlicht. Das ist das Label von Dee Bridge, einem echten Vordenker. Jetzt vermeide ich mal die Speerspitze und wechsle zu Vordenker in Sachen Drum and Bass, der fast alle seiner Tracks, sagen wir mal, sehr cineastisch ausstattet. Wie Soundtracks kommen die daher, mit ausgedünnten Beats, man könnte auch sagen in der Halftime gespielt. Viele Titel, vielen Tracks merkt man gar nicht an, dass sie tatsächlich 170 Beats pro Minute haben. So groß sind die Auslassungen, dass man glaubt, einem zeitlupenartig inszenierten Track beizuwohnen. Mit diesem Beispiel aus dieser als Doppel-CD daherkommenden Compilation von Dee Bridge selber ist das genauso. Decade ist ein Titel, der eigentlich 170 Beats per Minute hat. Aber wie gesagt, ich erwähnte ja schon die Auslassungen. Hört bitte selber. that this removes the possibility of anyone having the experience. But wouldn't it be healthier then to try and arrange places under proper supervision where this could be done? No, I admit it's not going to happen tomorrow, maybe never. But I think it would be better to try and achieve these places than it would be ready to go out and play with what you can get on the black market. Hier. War mir irgendwie wichtig, diesen jungen Kerl aus den britischen Midlands hier heute nach Möglichkeit zweimal unterzubringen. Midland, Bring Joy, so heißt seine EP, aus der ich den Titeltrack bereits spielte. Hier fadet ganz langsam weg ein zweiter Track dieser EP, nämlich Dead Eyes. Ganz aus der Nähe von Midland, geografisch zumindest, scheint dieser Mann zu stammen, den ich in der letzten Woche bereits spiele. Er nennt sich Contact, lebt mittlerweile in New York und sein neues Werk Not Forgotten, insbesondere im Rolando Remix, wie ich ihn hier spiele und auch zuletzt gespielt habe, landet, wie ich jetzt gelesen habe, bei sehr vielen Leuten derzeit. Bei vielen DJs auf dem Teller. Cosming, TRG spielt die Nummer, Martin Dijkers spielt sie, Sinden, viele, viele andere mehr. Hier ist Contact mit Not Forgotten im Rolandos Remix. We'll be right back. Wunderbar verstrahlte Nummer, die am 7. Februar erschienen ist von Contact. Hier gerade gehört der Titel im Rolando Remix. Ich möchte gewissermaßen als Pufferzone zwischen diesem und dem letzten Titel, aber das wird diesem Album natürlich nicht gerecht, es ist ja mehr als eine Pufferzone, The Twilight Singers, das neue Album von Greg Dulli und seiner Band, deren Besetzung ja immer gerne auch etwas wechselt, Dynamite Steps heißt es. Zumindest möchte ich einen kurzen Titel daraus spielen und komme dann abschließend zu einem, wie eben auch schon angekündigt, längeren Ausschnitt aus dem neuen Album der Austin, Texas Band And You Will Know Us by the Trail of Dead. Das in jeder Hinsicht wirklich hochkarätigste Qualitätsarbeit ist, fängt schon optisch beim Cover, bei der Verarbeitung Hardcover an. Das ganze Cover, das riesige Booklet, das aus zwei Geschichten gewissermaßen besteht. Einer Novelle namens Strange News from Another Planet, The Voyages of the Festival Time. Und der folgt noch eine 33-seitige Kurzgeschichte von Conrad Keeley, dem Sänger und Gitarristen der Band selbst. Dazu gibt es knapp über 2 Stunden Musikrock, der sich mal als Biest, als Tier präsentiert, dann verhalten, psychedelisch, kosmisch, krautig, Anklänge an Pink Floyd, an Monster Magnet, an deren frühe Tage. Ein fantastisches Werk, in dem man sich verlieren kann. Damit möchte ich mich dann auch verabschieden mit diesem Album Tao of the Dead, das kurz nach Veröffentlichung auch direkt in die Albumcharts gegangen ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei dir und euch für deine eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche und würde mich freuen, wenn wir uns dann am nächsten Sonntag gegebenenfalls wiederhören könnten. Mit dieser Aussicht im Kopf fahre ich dann gleich Orbisonesk nach Hause in freudiger Erwartung halt. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier keinen Fehler mache. Wunderbar. Alles Liebe. Ciao. A little bit of smoke in the sky. It's late in the evening, and the end of the summer burns upon your skin. It's never too late to cry. mystery.